Deutschlandfunk, Rock etc. Warren Haynes ist ein vielbeschäftigter Gitarrist, vielleicht einer der fleißigsten in den USA. Er spielt seit langem im Studio und in Konzerten bei den Allman Brothers. Er wurde auch schon mal zur Aushilfe von Grateful Dead angefordert und er hat seine eigene Band, Garth Mule. Diese Gruppe existiert seit mehr als 10 Jahren. War anfangs ein Trio, ist inzwischen ein Quartett. Mit ihr spielt Haynes zahllose Konzerte in den USA, aber auch bei Tourneen durch Europa. Im Frühjahr war Garth Mule in Deutschland und Knut Benzner nutzte die Gelegenheit, Warren Haynes nach seiner Musik und seinem weit gefassten musikalischen Horizont zu befragen. Es wird hier und da ein wenig durcheinander gehen heute Abend. Und zwar insofern, dass ganz, ganz viele Namen fallen werden. Namen, die bedingt und unbedingt mit dieser Band zu tun haben. J-Mo etwa. J-Mo, eigentlich Johnny Lee Johansson, der schwarze Schlagzeuger der Allman Brothers, der dieser Band den Namen gab. Und da alles eine Bedeutung hat, hat jeder Name es auch. J-Mo kommt aus Ocean Springs, Mississippi. Und dort nennt man Frauen, die einen dicken Hintern haben oder vielleicht auch den Hintern selbst. Nichts gegen dicke Hintern, wirklich nicht. Man nennt sie also Government Mule. Abgekürzt GovMule. Mule ist Esel oder Maultier. Und eine der CDs der Band, die erste aus dem Jahr 1995, ziert ein Maulesel eingehüllt in die US-amerikanische Fahne. Eine andere CD zeigt das Tier unter Wasser mit Taucherbrille und Schnorchel. Wer wird noch erwähnt werden? Duane Allman, Dickie Betts, Derek Trucks und die Bandmitglieder GovMules. Der im August 2000 verstorbene Bassist Alan Woody, Warren Haynes, Matt Epps, Danny Lewis, Andy Hess. Aber erst einmal war Soundcheck. Es gibt nichts Öderes als Soundcheck. Noch öder ist wahrscheinlich nur das Warten darauf, beziehungsweise das anschließende Warten danach. Aber ab und an passieren dann Dinge, die es wert sind, sie zu dokumentieren. Also, war nicht so schwer zu erkennen. Zur Sicherheit hier nochmal das Original. Ja, ja, ist schon klar, das Original war von Dylan, nicht von Hendrix. Und in der Tat erinnerte die knappe GovMule-Version denn eher an den einen als an den anderen. Sie spielen alles Mögliche an anderen Songs. Neil Young, Johnny Cash, Bill Withers, Hendrix auch. Hendrix auch, beziehungsweise Dylan, All Along the Watchtower. Beatles, Cream, egal. Oder eben Hound Dog Taylor, Gonna Send You Back to Georgia. Und eine Überraschung wird es auch geben. Garth Mule. zu den Namen. Just open the door for not only guitarists, but musicians of all sorts to take music further than it had ever been taken before. And Jimi Hendrix was one of the first guitar heroes that I had. Jimi Hendrix war einer der ersten Gitarrenhelden, die ich hatte. Er hat die Türen geöffnet, nicht nur für Gitarristen, sondern für Musiker aller Arten, die Musik so sehr weiterzubringen, wie sie vorher noch nie weitergebracht worden ist. Duane Allman was a huge influence on Duane Allman war ein gewaltiger Einfluss für mich, aber später, nach Hendrix und Eric Clapton, als ich ihn dann entdeckt hatte, baute ich eine tiefe Verbindung zu seiner Spielweise auf. Vielleicht deshalb, weil er aus dem Süden war, auch ich komme dorthin, er war ein großartiger Gitarrist. Und die Allman Brothers kreierten eine Musik, die vorher noch nie jemand gehört hatte, beeinflusst von Blues, Jazz und Soul, all dem, was ich mag. Very much influenced by blues and jazz and soul music, which I love, you know. Der nächste, Jerry Garcia. Jerry Garcia, I heard somewhat. Jerry Garcia, als ich Kind war oder Teenager, hörte ich etwas von ihm, aber nicht so viel, wie ich Eric Clapton hörte oder Johnny Winter, Jimi Hendrix und Duane Allman. Und ich wurde nie zu einem großen Grateful Dead oder Jerry Garcia Liebhaber. Später erst. Wohl dadurch, dass ich merkte, welch guter Songschreiber Garcia war. Er war ein wunderbarer Songschreiber. Er hatte eine außergewöhnliche Stimme, eine einzigartige Weise, Gitarre zu spielen. Und wenn man Jerry Garcia hört, weiß man sofort, dass er es ist. Und es ist eine wunderbare Sache für jeden Musiker, so etwas zu besitzen. Aber ich glaube, seine Songs, sein Songschreiben war fantastisch. Und that's a wonderful thing for any musician to have. But I think his songwriting is fantastic. Dann sagen wir Dickie Betts. Dickie Betts in a way similar to Jerry Garcia when you hear Dickie Betts play. Dickie Betts, bei ihm ist das quasi dasselbe wie bei Jerry Garcia. Wenn man Dickie Betts hört, weiß man, das ist er und es ist wohl die schönste und beeindruckendste Sache für jeden Musiker. Dickie Betts war ein Einfluss für mich, als ich aufwuchs. Wir wurden bereits 1980 Freunde, vor 25 Jahren somit, und ich lernte von ihm, er ist ein brillanter Musiker. A lot from Dickie. Dickie was one of those people that I was listening to growing up, and he's a brilliant musician. Und der letzte, Derek Trucks. Derek Trucks, I've known since 1990. Derek Trucks, ich kenne ihn seit 1990. Ich war 30, er war 11. Als ich ihn hörte mit 11, es war verblüffend. Er spielte mit 11, als sei er 30. Von Jahr zu Jahr wurde er verblüffender. Wir sind gute Freunde inzwischen, haben ein gutes Arbeitsverhältnis und sind in der Lage, sehr gut zusammenzuarbeiten. Und hoffentlich beeinflussen wir uns gegenseitig auf positive Art. Have a very good working relationship. We're able to work together very well and hopefully influence each other in positive ways. Der all das sagt, ist Warren Haynes, Gitarrist und Bandleader von Garth Mule. Und der Grund, es gibt für alles einen Grund, ihn nach ausgerechnet diesen Namen zu fragen, liegt auf der Hand. Hendrix hatten wir. All Along the Watchtower oder meinetwegen auch Red House. Duane Allman, am 20. November 1946 in Nashville, Tennessee geboren, am 29. Oktober 1971 in Macon, Georgia verstorben, verunglückt mit seinem Motorrad. Skydog, der Mann überhaupt. Hören Sie sich Claptons Layla an, den zweiten Teil, das, was da fiebt und zirpt, Duane Allman. Duane Allman war der Gitarrist und daher der Name von den Allman Brothers, Greg Allman, sein Bruder. Wen hatten wir noch? Jerry Garcia, Grateful Dead, tot. Dickie Betts, klinisch tot, immer mal wieder Alkohol und Drogen. Der andere Gitarrist der Allman Brothers. Damals gefeuert, eben deshalb. Warren Haynes möchte über seinen Freund nicht so gerne reden, mehr oder weniger. Yeah, you know, I prefer not to talk about that, you know. Ja, sagt er, ich ziehe vor, darüber, über Dickie Betts nicht zu reden. Hören Sie sich Jessica an, Dickie Betts. Derek Trucks, seit einiger Zeit der zweite Gitarrist bei den Allmans, Sohn von Butch Trucks, dem weißen Schlagzeuger dieser Band, kommt im November auf Tour, Derek. Machen wir eine Sendung über Gitarristen? Gewissermaßen. Dumm eigentlich, Warren Haynes nicht auf Miles Davis oder den erwähnten Hound Dog Taylor oder Sam Cooke angesprochen zu haben. Warren Haynes. Bei den Allman Brothers seit 1988, vorher in der Band von Dickie Betts. Auftritte als Ersatz Jerry Garcias mit den Grateful Dead und Government Mule, seine Band, seit 1993 so nebenbei, quasi als Konglomerat all dessen, über das wir bisher geredet haben. Absolutely. Government Mule is primarily a rock band, but with all these influences. Ganz gewiss. Government Mule ist in erster Linie eine Rockband mit diesen Einflüssen. Das ist die Methode, die die Allman Brothers 1969 wählten und Grateful Dead ebenfalls. Unterschiedliche Ingredienzien. Hinzu kommt, dass wir, da wesentlich später als die beiden gegründet, zusätzlich Led Zeppelin in uns haben, Free Mountain, Jimi Hendrix und Cream. Okay, auch die Allmans hätten gesagt, Hendrix und Cream seien für sie wichtig gewesen. Ich glaube, um eine eigene Stimme zu finden, muss man so viel Musik wie möglich hören. Und letztlich kommt alles in einzigartiger Weise zusammen, vielleicht. Das versucht Government Mule zu tun. I think in order to find your own voice, you listen to as much different music as possible, and then eventually it all comes together, hopefully in a very unique way, and that's what Government Mule was trying to do. Government Mule versucht noch etwas, nämlich das nicht zu sein, für was sie viele halten, eine sogenannte Southern Rock Band. Well, I don't consider Government Mule a Southern Rock Band at all. Nun, ich würde Government Mule nicht als Southern Rock Band bezeichnen, ganz bestimmt nicht. Aber ich komme, wie schon gesagt, aus dem Süden, aus North Carolina. Ich bin assoziiert mit den Allman Brothers und das wird viele dazu bringen, zu denken, Government Mule sei Southern Rock. Die Allman Brothers allerdings haben sich auch nie als Southern Rock begriffen. Sie konnten mit dieser Konnotation nie etwas anfangen. Ich mag sie nicht, diese Konnotation, denn sie beinhaltet ein Image des Rassismus, der Rednecks, der Whisky-Trinker der Gewalt. Wenn du Southern Rock magst, magst du eventuell Government Mule. Aber sofern du Rock'n'Roll magst, magst du Government Mule ganz sicher. Und wenn du Jazz und Blues und Soul magst, wirst du Government Mule wahrscheinlich mögen. Wir sind eine Rock'n'Roll-Band. Der passierte, dass ich aus dem Süden bin. Alan Woody, unser verstorbener Bassist, war aus dem Süden. Matt Apps, der Schlagzeuger, ist nicht aus dem Süden. Danny Lewis, der Keyboarder, ist nicht aus dem Süden. Und Andy Hess, der neue Bassist, ist nicht aus dem Süden. Wir kreieren Musik, die wir gut finden, und es ist schwer, Musik zu kategorisieren, glaube ich. Zu sagen, dass jeder aus einer bestimmten Region gleich klingt, hieße zu sagen, dass Jimi Hendrix und Kurt Cobain gleich klingen, weil sie beide aus Seattle kamen. Das ist nicht wahr. And Kurt Cobain sound the same because they're both from Seattle. It's not true. Thank you.

Thorazine Shuffle, Government Mule, 1993 also gegründet, 1995 die erste CD, bis heute sind es derer 10, der größte Teil davon als Doppel-CD und live. Sie sind eine Liveband. Die Shows dauern bis zu 3 Stunden, 2 Sets. Die Allman Brothers hatten sich gerade mal wieder getrennt, was sie mit schöner Regelmäßigkeit seit 30 Jahren tun. Well, it's really a problem between the 4 original members with Jamie. Nun, so Haynes, ein Problem unter den 4 Originalmitgliedern der Allman Brothers, Jamo, Butch Trucks, Dickie Betts und Greg Allman. Diese überlebenden originalen Mitglieder der Allman Brothers, die haben eine Geschichte im Nicht-Miteinander-Klarkommen. Ich möchte mich da heraushalten und es ihr Problem lassen, aber es geht schon eine lange Zeit so. Stay out of that and let it be their problem. But it's been going on for a long, long time. Weil Haynes und Alan Woody, vorher Verkäufer im Gitarrengeschäft Grun in Nashville, Tennessee, nichts zu tun hatten und weil Matt Epps, Schlagzeuger der Dickie Betts Band, auch frei war, Govd Mule. So einfach ist das manchmal. Manche Leute meinten, das sei ein Power-Trio gewesen. Nun ist das Trio zu viert, Warren Haynes. In some ways the trio is very free and limitless, but in other ways the trio is very limited. In gewissem Sinn ist ein Trio sehr frei und grenzenlos, in anderem Sinn ist es begrenzend. Wer immer diese Erfahrung gemacht haben mag, die Erfahrung dessen, über was wir reden, Cream oder Mountain oder die Jimi Hendrix Experience und Stevie Ray Vaughan mit Double Trouble, jeder, der in einem Trio war, versteht das. The Police verstehen das. Es gibt eine Eleganz, die mit nur 3 Instrumenten entsteht. All der Raum, wenn du die richtigen 3 Leute hast. Was bei uns der Fall war mit Alan Woody, mit Epps und mir. Wenn wir improvisierten, gab es keine Akkorde hinter dem Gitarrensolo. Das kann gut und das kann schlecht sein. Begrenzung oder Freiheit. Als Alan Woody starb, wollten wir ein Quartett werden, um uns nicht selbst unter Druck zu setzen oder unser Publikum oder unseren neuen Bassisten, um es so klingen zu lassen, wie es klang. Wir wussten, ohne Alan wird es anders werden. Gleichzeitig hatten wir Songs geschrieben, die einen größeren Klang erforderten. Die Hälfte der CD Live Before Insanity, Leben vor dem Wahnsinn aus dem Jahr 2000, war mit Keyboards aufgenommen. Wir befanden uns somit sowieso in dieser Richtung. Ein Keyboard schien ein natürlicher Verlauf zu sein. Und Danny Lewis, unser jetziger Keyboarder, respektiert ein Trio so sehr, dass er ab und an sagt, vielleicht ist es besser, wenn ich auf diesem Song nicht spiele. Und da er auch Gitarre spielt, wird er in Zukunft vielleicht der Rhythmusgitarrist sein. Wie gesagt, es scheint natürlich, was wir jetzt machen. And Danny also plays guitar. So in the future we'll probably see more of Danny playing rhythm guitar and stuff like that too. But it just seems natural what we're doing now. Danny Lewis, der Keyboarder, war früher übrigens bei Joe Cocker unter anderem. Und jetzt die Überraschung. Hallo, hallo, hallo. Ich bin hier, hallo. Geboren in Washington, D.C., mit 10 in die Bundesrepublik für 7 Jahre. Somit? Wie heißt das, das deutsche Wort, wenn man bilingual? Bilingual. Bilingual bin ich. Also ich kann von einer Sprache zur anderen, weil ich halt sehr früh, mein Vater und meine Mutter haben beides mit mir gesprochen, Deutsch und Englisch. Die Mutter lebt in? Die lebt in Lübeck. An der Ostsee. Machen wir es nicht so spannend. Andy Hess, der Bassist, Garth Mules. Aus der Bundesrepublik zurück in die USA nach San Francisco und seit 1990 in New York. Ein Jahr bei John Scofield, ein Jahr bei den Black Crowes und dann? Government Mule, ja. Government Mule habe ich. Ich habe die kennengelernt im Jahr 2002 und zwar bin ich empfohlen worden von den damaligen Black Crowes-Gitarristen Audley Freed. Und Warren und Matt hatten natürlich, nachdem Alan Woody verstorben war, haben die verschiedene Bassisten benutzt. Das war so eine Drehtür von einer kam rein und haben sie zwei Tribute-Platten aufgenommen für Alan und da spielten alle so seine Lieblingsbassisten, da haben sie einfach alle angerufen und gesagt, hey, wir wollen so eine Tribute-Platte machen und die haben halt alle wirklich angerufen, ich meine Bootsy Collins und Larry Graham und Flea und Mike Watt und die Liste ist endlos, muss ich jetzt nicht alles erzählen. Naja, und dann haben sie verschiedene Live-Bassisten benutzt und irgendwann wurde ich halt auch empfohlen. Weil irgendwie wollten sie als Band natürlich auch irgendwann als Band weitermachen. Und inzwischen hatten sie auch Danny Lewis am Keyboard. Sie wollten halt wieder ein solides Ding haben. Und er, Andy Hess, er war der Glückliche. Und so kam das dann halt, dass ich jetzt seit, ich spiele seit September 2003, bin ich bei denen mit in der Band. Und? Und ich musste halt sehr viel Material lernen. Also die haben ja endlos Material. Und Warren kennt tausende von Coverstücken. Wir spielen ja auch öfter mal Coverstücke und das geht manchmal von einem Abend zum nächsten, ist die Setlist ist jeden Abend anders. Und es war viel, was ich mir raufschaffen musste. Und, ne, und es ist nicht mit Noten und so. Ich meine, es ist ein Rock, man lernt die Songs. Und also es wird immer besser dadurch, dass wir immer mehr spielen. Jetzt diese Europa-Tournee. Das war die Tür. Und die Tournee war im April dieses Jahres. Also wir sind keine super berühmte Band jetzt in dem Sinne. Ich weiß jetzt nicht, wie du groß definierst oder so, weißt du, also. Groß war zumindest die Aufregung in der Bundesrepublik. Wenn der Literaturchef der Süddeutschen Zeitung eine halbe Seite über sie vollschreibt und die Zeit auch, dann ist die Aufregung groß. Hess möchte dabei bleiben. Mhm. Doch, es gefällt mir sehr gut. Und soweit ich weiß, werde ich weiter da mitmachen. Wird schon werden. Thank you. buys you time. A battle worth winning is a battle worth losing. Sometimes revolution is kind. About to rage. Selbst Warren Haynes, der Gitarrist der Band, lebt in New York. Das als Nachtrag zum Wohnsitz von Andy Hess und als ein Mensch aus dem Süden kann sich scheinbar in einer Großstadt diesen Ausmaßes wohlfühlen. Haynes, das ist schon ziemlich kurios, ist mit dem, was er tut, von Toten umgeben. Duane Allman, Jerry Garcia, Alan Woody, dessen Umstände, die zu seinem Tod führten, ungeklärt sind. Man fand ihn in einem Hotelzimmer in New York. Und die anderen, Barry Oakley, Bassist der allerersten Allman Brothers, Lama Williams, dessen Nachfolger. You know, it's very bizarre that in my life. Ja, das ist bizarr in meinem Leben, dass ich so vielen Beziehungen zu Menschen, die nicht länger mit uns sind, verbunden bin. Das Rock'n'Roll-Leben ist manchmal dafür verantwortlich. Aber ich glaube, menschliches Leben generell, ich meine, wir sterben. Dann sind die Freunde nicht mehr da und auch wenn sie nicht berühmt sind oder nicht mal Musiker, einfach nur wunderbare Menschen. Die sind nicht mehr hier. Wir haben dadurch zu lernen und voranzuschreiten. Ich weiß nicht warum, dass ich in so vielen musikalischen Situationen bin, mit denen diese Bands Mitglieder verloren haben. Die Allman Brothers, Grateful Dead, Government Mule. Und wir haben mit John Entwistle gespielt und aufgenommen und kurz danach verstarb er. Ich weiß es nicht. Zumindest schätze ich deshalb mein Leben und sorge mich nicht um die unwichtigen Dinge des Lebens, sondern fokussiere mich auf die wichtigen. And right after that, he passed away. I don't know, it just makes me appreciate life because of that, you know, and I try to not worry about the small things in life and only focus on things that are important. Und wie kam er auf seine oder auf ihre Version von All Along the Watchtower? Today's the first time we've done it. I had it in my head to play it like a jazz swing. And we tried it at soundcheck and we'll probably play it tonight for the first time. Heute, also gerade beim Soundcheck, sagt er, war es das erste Mal, dass wir den Song gespielt haben. Ich hatte ihn im Kopf als Jazz Swing. Und heute Nacht spielen wir ihn dann live, vielleicht das erste Mal. Er ist ein Arbeitstier. I think so, but because my work is music. Ich glaube ja, aber weil meine Arbeit Musik ist und Musik die beste Sache meines Lebens, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Die Arbeit ist das damit verbundene Reisen, das Wegsein von der Familie, das in Hotels schlafen, irgendeinen Mist mitten in der Nacht essen zu müssen, all das, für was wir bezahlt werden. Die Musik ist Freude und sie ist umsonst. So kann man das sehen. Die regressive Reinkarnation der Rockmusik. Oder die progressive? Beides bei Gov Mule in guten Händen. Das war Rock etc. mit einer Sendung über die amerikanische Band Gov Mule von Knut Benzner.